Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Judenhass im Namen Allahs, Islamismus und Antisemitismus in Deutschland. Eine Sendung von Dorothea Jung. Die Sprache der Internetseite jihad.net.com ist türkisch. Schuld sind Amerika und seine Sponsoren, steht auf einem Button. Ein Klick und man empfängt dynamisch-martialische Trommelmusik. Dazu öffnen sich in rhythmischem Wechsel Bilder. Sie zeigen Kriegsopfer, vermutlich aus dem Irak und aus Palästina. Verletzte Frauen und Kinder, fliehende Gefangene. Der Bilderwechsel wird unterbrochen von Kopien kleiner Markenembleme. Coca-Cola, Marlboro, McDonald's, Mobil Oil, Milka. Das sind Schweine, die man nicht mästen soll, rät eine Textsequenz. Eine andere schärft dem Leser ein, derartige Waren nicht zu konsumieren, weil sie als Bombe zurückkehren könnten. Ein Klick weiter. Die Gesichter von George Bush und Ariel Sharon. Beide mit Rotstift fett durchgestrichen. Kaffir, Ungläubiger, hat jemand darüber gekritzelt. Während hinter den Köpfen von Bush und Sharon ein Maschinengewehr heraufzieht, brennt gegenüber der Davidstern in der US-Flagge und führt zu einer Boykottliste, auf der Firmen verzeichnet sind, die angeblich Israel unterstützen. Dann erscheint eine Koransure. Bekämpft sie. Allah wird sie strafen durch eure Hände und sie mit Schmach bedecken. Er wird euch Sieg über sie verleihen und wird heilen die Herzen eines gläubigen Volks. Dass man über die Homepage der türkischen Gotteskrieger zu den Webseiten von Hisbollah, Hamas und Al-Qaida gelangt, wundert dann kaum noch. Wie unter einem Brennglas verdichtet, zeigt diese Internetseite, mit welchen Versatzstücken Islamisten ihre antisemitische Ideologie ausrüsten. Sie präsentieren antijüdische Standpunkte als die einzig richtige Antwort auf Israels Verhalten im Palästina-Konflikt. Sie legitimieren ihre Aufrufe zur Gewalt mit dem Koran. Sie beschimpfen die Juden als Schweine oder Affen. Sie bezeichnen die USA als Unterstützer einer jüdischen Weltverschwörung. Wer glaubt, dass derartige antisemitische Stereotypen sich wohl auf einer Internetseite türkischer Islamisten finden lassen, aber nicht in der bundesdeutschen Wirklichkeit, der täuscht sich. Nach Auffassung von Verfassungsschützer Herbert Landolin Müller ist auch in Deutschland die Kritik an Israel ein Eingangstor zu antisemitischen Ressentiments. Jetzt gibt es natürlich den Bereich, und das merken manche deutsche Kritiker auch nicht, wie hier die Grenzen verschwimmen, zwischen einer berechtigten Kritik an einer Regierung in Israel und deren Verhalten gegenüber Palästinensern und an dem Verbreiten von Ressentiments, die sich auf den Juden im Allgemeinen beziehen. Er ist falsch, er ist habgierig, er fühlt sich als das auserwählte Volk, wo also hier diese Kritik an einem nationalistischen Projekt fließend übergeht in uns sattsam bekannten Vorurteilen und Thesen, die von einer jüdischen Weltverschwörung wissen wollen. Berlin im April 2002. Durch die Innenstadt zieht eine große Palästina-Solidaritätsdemonstration. Die Polizei hat eine Reihe von Spruchbändern und Plakaten konfisziert, die sie für antisemitisch hielt. Doch arabische Schlachtrufe unterbindet sie nicht, denn die Polizei versteht kein Arabisch. Und so artikulieren sich die fanatisierten Glaubenskrieger der Hamas ungehindert auf den Straßen der deutschen Hauptstadt. Siri, Siri, ja Hamas! Siri, Siri, ja Hamas! Ich kann mit Dieser Schlachtruf rechtfertigt den Judenhass mit Hilfe der historisch verbürgten Feldzüge des Propheten Mohammed gegen jüdische Stämme. Zum Beispiel in der Oase Khaybar, die von der Hamas zum Triumphort über die Juden hochstilisiert wird. Die Hamas soll ihre Revolution vollenden, rufen die Demonstranten. Die Hamas soll, wie einst Mohammed in Khaybar, die Juden vernichten. Mohammed wird zurückkehren und siegen, skandieren sie. Ein junges Mädchen, kein Kopftuch und höchstens 18 Jahre alt, trägt ein Plakat mit Fotomontagen. Das ist ein Schimpanse. Der steht Sharon da, mit einem Foto von Sharon und dem Körper von einem Schimpanse. Und darunter ist Bosch, der ihn umarmt, auch Schimpanse. Und da stand eigentlich, wer ist die Weltmacht? Und das musste ich wegen den Polizisten wegmachen. Dieses Plakat, das Ariel Sharon als großen Affen zeigt, der auf seinem Arm den kleinen Affen George Bush trägt, vereint westliche und islamistische Stereotypen des Antisemitismus. So die Islamismusexpertin Claudia Danschke vom Berliner Zentrum für demokratische Kultur. Sie weist auf das Größenverhältnis der beiden Figuren hin. Es ist der große Affe Ariel Sharon, der für die Juden steht. Es ist der kleine Affe in den Armen des großen Affen, George Bush, der für die USA steht. Dahinter verbirgt sich das klassische europäische antisemitische Stereotyp der jüdischen Weltverschwörung. Damit wird gesagt, dass die Juden faktisch in Amerika alles lenken und leiten und sie bestimmen auch die Weltpolitik in Form einer jüdischen Unterwanderung der USA. Und dadurch, dass beide Personen als Affen dargestellt werden, kommt hier auch gleichzeitig ein im islamischen Kontext verbreitetes religiöses antisemitisches Stereotyp zum Ausdruck. In aller Regel begründen Islamisten die Verhöhnung der Juden als Affen mit dem Koran, sagt der Islamwissenschaftler Herbert Landolin Müller vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. An diversen koranischen Stellen muss man eben zur Kenntnis nehmen, dass bei Juden allgemein von verachteten oder von verworfenen Affen die Rede ist, also eine quasi Enthumanisierung der Juden im Allgemeinen, begründet aus der Differenz zwischen Muhammad und jüdischen Stämmen in der damaligen Urgemeinde in Medina. An diesen Anti-Haltungen knüpft dann dieser religiöse Anti-Judaismus an. Im Anschluss an die Pro-Palästina-Demonstration versammelt sich eine kleine Gruppe muslimischer Jugendlicher und schreit laut: Wir wollen keine Judenschweine. Wer den Antisemitismus im islamistischen Kontext erforscht, wie Claudia Danschke, erkennt bei derartigen Schlachtrufen nicht nur die judenfeindliche Hetzrede, sondern auch eine darüber hinausgehende kulturelle Erniedrigung. Wenn man sich die Welt anschaut, wo Menschen mit jüdischem Hintergrund, mit muslimischem Hintergrund leben, wo das Schwein eine ganz klare, abwertende Konnotation hat. Das heißt, Schweinefleisch ist im Judentum und im Islam verboten zu essen. Es gibt also ein kollektives Ekelempfinden gegenüber Schwein, selbst bei denen, die inzwischen nicht mehr religiös sind. All diese Sachen werden geweckt und insofern kann man das Ganze dann als klassisch antisemitisches Stereotyp vor diesem kulturellen Hintergrund werten. Die Polizei schreitet nicht gegen die Skandierer ein. Kein Passant regt sich auf. Darin zeigt sich für Anetta Kahane, dass der Antisemitismus muslimischer Extremisten in die Mehrheitsgesellschaft hineinwirkt. Anetta Kahane ist Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit engagiert, und sie ist Mitglied der jüdischen Gemeinde in Berlin. Ich war ja auf dieser Demonstration, um mir das anzuschauen. Da sind Slogans gesagt worden, jenseits des Koran-Kontextes, also die wirklich direkt antisemitisch waren, die sich keine NPD-Demo in diesem Land hätte trauen dürfen. Das wäre sofort aufgelöst worden von der Polizei. Und das hat mich auch damals sehr getroffen. Und mich hat auch sehr getroffen, dass alle, die an dieser Demonstration teilgenommen haben, sich daran nicht gestoßen haben. Berlin, 30. November 2002, Al-Quds-Tag, der Tag zur Befreiung Jerusalems. Seit Jahren nutzen Islamisten den letzten Freitag im Fastenmonat Ramadan, um, wie es in einem Aufruf heißt, an die grausamen Verbrechen des Zionismus zu erinnern. Idee: Ayatollah Khomeini, Ausführende: Hisbollah-Anhänger und Verteidiger der iranischen Mullah-Diktatur. Auf Plakaten Fotos erschossener Kinder, nach Angaben der Veranstalter ermordet von israelischen Soldaten. Allah ist groß, Sieg für den Islam, Tod für Israel, Krieg, Krieg bis zum Sieg, Einmarsch, Einmarsch nach Jerusalem, skandieren die Demonstranten. Israel lässt Blut fließen! Israel lässt Blut fließen! Und auf Betende schießen! Juliane Wetzel, Historikerin am Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung, macht darauf aufmerksam, dass diese Betonung von Kindermord und Blutfließen Assoziationen weckt mit einem antisemitischen Stereotyp aus dem europäischen christlichen Mittelalter, dem des Ritualmordes. Es geht um das jahrhundertealte Stereotyp des Christuskindes, das eben ermordet wird von den Juden, um das Blut zu bekommen, um die Matze zu backen. Wobei man inzwischen sagen muss, dass es auch in den arabischen Ländern eine andere Konnotation gibt, nämlich die, dass jetzt arabische Kinder dafür ermordet werden. Ein Film vom syrischen Fernsehen zeigt also wirklich in grausamster Weise die Ermordung eines Jungen, der richtig geschächtet wird und das Blut spritzt. Es sind drastische Bilder und gerade diese religiös motivierten, hasserfüllten Stereotypen kommen auch in den arabischen Ländern zunehmend zum Tragen. Und werden von Hasspredigern zumindest assoziativ genutzt, um in Medien, weltweit im Internet oder in ihren Gemeinden die Judenfeindschaft anzufachen. Und wenn dann auch noch die Familien undiskutiert und unhinterfragt antisemitisches Gedankengut pflegen, ist es vor allem für jugendliche Muslime gefährlich, meint Claudia Danschke. Jugendliche, die in so einem Kontext groß werden, eventuell hier noch im Milieu leben, ohne eigene Perspektiven, beruflich, sozial, wo also ein gewisser Frust sich aufbaut, da wirken diese Feindbilder in einer Form, dass sie dann in dem Moment, wo vor ihnen ein sichtbar erkennbarer Jude steht, auch aggressiv werden können. Ein Milieu, das antisemitische Feindbilder auf verschiedenen Ebenen in die Köpfe der Jugendlichen transportiert, wirkt sich auch auf junge Muslime aus, die nicht unbedingt den Islamisten zuzurechnen sind. Der Berliner Rabbiner Walter Rothschild hat es im Januar 2001 erlebt. Spätabends, ein paar Jungs, als ich vorbeilaufen wollte, habe ich etwas gesagt, dann sind sie auf mich gekommen. Einer hat die Frage gestellt, sind Sie jüdisch? Ich sagte, ja, natürlich. Er sagte, ich hasse alle Juden. Ich fragte, wie viele Juden er kannte dann. Einer hat meine Hut von meinem Kopf genommen. Ich wollte das zurückholen, kam aus nirgendwo hin, splapp, ja, eine Faust ins Auge und dann vorbei. Später haben die Polizei die Leute gefasst, ja. Eine Libanese, ein Iraker und eine Türke, wenn ich das richtig erinnere. Für mich war die Frage, wieso dieser Satz, ich hasse alle Juden. Das haben sie sicher nicht in Kinderkanal gelernt. Der Hass kommt aus arabischen und türkischen Internetseiten, aus Fernsehprogrammen, die über Satellit zu empfangen sind, aus Zeitungen, die es auch hier am Kiosk gibt, von konventionellen Buchläden und von den Büchertischen in den Moscheen. Herbert Landolin Müller beobachtet dabei eine Tendenz zur Vermischung von antisemitischen Spielarten aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Man fände beispielsweise in zahlreichen arabischen Buchläden Ausgaben von Hitlers Mein Kampf oder die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, ein antisemitischer Urtext, eine Fälschung, die die angebliche jüdische Weltverschwörung belegen sollte. Und in türkischen oder arabischen Zeitungen vielfach antisemitische Karikaturen, die an die Hitlerzeit erinnern. Diese Karikaturen haben sie auch, wenn sie die eine oder andere normale, in Anführungszeichen, Tageszeitung in der arabisch-islamischen Welt aufschlagen, dann sehen sie dieses Erbe des Herrn Streicher, also ich vergleiche hier mit dem Blatt der Stürmer, dann können Sie im Grunde tagtäglich neue Varianten dieser Darstellung des Juden nachvollziehen. Entscheidend für die Implementierung antisemitischer Stereotypen in die muslimischen Gemeinden in Deutschland sind die Schriften der geistigen Vordenker und religiösen Oberhäupter. Da wäre zum Beispiel Hassan al-Banna, der 1928 in Ägypten die Muslimbruderschaft gegründet hat. Seine Publikationen kann man sich von vielen Internetseiten herunterladen. Al-Bannas Texte radikalisierten unter anderem seinen Landsmann Sayed Qutb, dessen auch ins Deutsche übersetzte Pamphlete Herbert Landolin Müller zufolge von Islamisten in Deutschland ebenfalls geschätzt werden. Bei diesem Mann muss man eben feststellen, er hat also nicht nur einen Koran-Kommentar geschrieben. Der Mann hat auch ein Buch geschrieben, Unser Kampf mit den Juden. Und hier legt er im Grunde alles dar, was man im Grunde in meinem Kampf auch finden könnte. Dem Ineinandergreifen von antisemitischen Spielarten aus unterschiedlichen Kulturkreisen fügte im Jahre 1993 der deutsche Konvertit Andreas Abubakar Rieger ein einprägsames Kapitel bei. Rieger biederte sich bei einer Tagung der islamistischen Kaplanbewegung als Gesinnungsgenosse an und wurde stürmisch gefeiert. Wir haben heute hier sehr, sehr viele Kämpfer gesehen. Das hat uns sehr viel Mut gemacht. Wie die Türke haben auch wir Deutsche oft schon in der Geschichte für eine gute Sache gekämpft. Obwohl ich zugeben muss, dass meine Großväter bei unserem gemeinsamen Hauptfeind nicht ganz gründlich war. Abubakar Rieger ist heute der Herausgeber der islamischen Zeitung IZ. Das Medium versteht sich als Brücke zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, ist professionell gemacht und im Stil moderat. Mag sein, dass Rieger heute diesen Auftritt bereut, aber zu einem Interview mit dem Deutschlandfunk war er nicht bereit. Auch nachdem er direkt konfrontiert wurde mit einer Beschreibung seines Auftritts bei den Kaplanjüngern, die auf der Internetseite www.sicherheitheute.de veröffentlicht wurde, konnte er sich zu einer deutlichen Distanzierung nicht durchringen. Er schrieb: Bei den hier genannten und von Ihnen benutzten Anwürfen aus dem Sicherheitsbereich beunruhigt mich auch die unterschwellige Bereitschaft der Autoren, uns in einem Atemzug mit Hitler, Bin Laden, Massenmord oder Holocaust zu nennen, da nur so die gewünschte öffentliche Aufmerksamkeit erzwungen werden kann. Ansonsten ergeben sich meine langjährigen Positionen, unsere absolute Gesprächsbereitschaft oder Haltungen aus der Islamischen Zeitung und meiner eigenen Website. Wenn alles so eindeutig ist, bleibt zu fragen, warum sich der Herausgeber der Islamischen Zeitung dann nicht unmissverständlich von seiner antisemitischen Äußerung distanziert. Auch macht stutzig, dass er auf einer Internetseite als Redner einer Konferenz in Pretoria im Oktober 2003 annonciert und dort als weltweiter Führer der islamistischen Murabitun-Bewegung bezeichnet wird. Diese Kalifatsbewegung wird Herbert Landolin Müller zufolge von einem Scheich namens Abdel Qadir al-Sufi geführt. Das Hauptwerk des Scheich Abdel Qadir al-Sufi ist im Grunde eine Ablehnung der parlamentarischen Demokratie. An einer Stelle steht ganz deutlich, dass er sie ablehnt, weil sie jüdisch sei. Die Banken sind für ihn auch jüdisch. Papiergeld ist im Grunde Teil des großen Verschwörungskonzeptes. Dagegen müsste man eine Goldwährung setzen, um hier die Welt vom jüdischen Zins und dem Zugriff der Banken und der Börsen zu entziehen. Für Müller drängt sich der Eindruck auf, dass es bei der Islamischen Zeitung eine Art doppelter Präsentationsebene gibt. Eine für die deutsche Öffentlichkeit und eine andere nach innen gegenüber den muslimischen Gesinnungsgenossen. Die eine ist liberal und die andere schert sich nicht um westliche Werte. Ähnliches vermuten Islamismus-Experten bei zahlreichen muslimischen Gruppierungen in der Bundesrepublik. So sind in den Gemeinden der größten islamistischen Organisation in Deutschland, nämlich der Islamischen Gemeinschaft Millî-Görüş, die Schriften des Adnan Oktar alias Harun Yahya weit verbreitet. Dieser Autor war einst Apologet der sogenannten Holocaust-Lüge und ist jetzt auf antisemitische Ideen von jüdischer Freimaurerei und Weltverschwörung umgestiegen. Die Bücher des Harun Yahya sind sehr stark verbreitet in Millî-Görüş-Moscheen. Das habe ich selbst erlebt, das habe ich auch von muslimischen Türken, die in Millî-Görüş-Moscheen verkehren, immer wieder betont und gesagt bekommen. Ich habe es auch erlebt auf in Millî-Görüş Einrichtungen stattfindenden islamischen Buchwochen, wo das gesamte Kompendium der Bücher des Harun Yahyas zu erwerben sind. Doch die neue Führungsspitze von Millî-Görüş weiß, dass die deutsche Öffentlichkeit beim Thema Antisemitismus sensibel reagiert. Sie versucht in jüngster Zeit, Zeugnisse plakativer Judenfeindschaft aus ihren Reihen zu verbannen. So wurden die Harun Yahya Bücher aus dem offiziellen Millî-Görüş Buchkatalog entfernt. Dennoch tauchen Zweifel an einem Richtungswechsel auf. Zum Beispiel auf einer Anhörung zum Thema Islamismus vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages in dieser Woche. Dort outete sich der als Experte geladene Professor Werner Schiffauer von der Europa-Universität Viadrina als Fürsprecher der neuen Millî-Görüş-Führung. Er meinte, sein positives Urteil mit dem Hinweis untermauern zu können, dass Millî-Görüş doch dem Islamic Council of Fatwa Research beigetreten sei, einer Institution, in der islamische Rechtsgelehrte nach neuen Lösungen für Muslime in Europa suchen. Der Journalist Ahmet Cenyurt, der im Ausschuss ebenfalls als Experte befragt wurde, konterte: Der Chef dieses European Fatwa Research ist Dr. Yusuf Karadavi. Dr. Yusuf Karadavi ist jener Scheich, der momentan maßgeblich die Interpretation des Islams in der arabischen wie auch in der westlichen Welt bestimmt, indem er Selbstmordattentate legitimiert. Er rechtfertigt religiös motivierte Gewalt gegen andere. Und jener Dr. Yusuf Karadavi ist einer der einflussreichsten islamischen Gelehrten in dieser Welt. Die im Innenausschuss des Deutschen Bundestages befragten Experten haben die Abgeordneten darauf hingewiesen, dass antisemitische Ressentiments bei islamistischen Gruppierungen in Deutschland verbreitet sind. In ihrem Abschlussstatement kündigte die Vorsitzende des Ausschusses, Staatssekretärin Cornelie Sonntag-Wolgast, an, diesem Thema zukünftig besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das war Hintergrundpolitik heute. Judenhass im Namen Allahs, Islamismus und Antisemitismus in Deutschland. Eine Sendung von Dorothea Jung. Redaktion Christina Jansen. Morgen im Hintergrundpolitik, wenn es läuft wie geschmiert. Großunternehmen bestechen in Entwicklungsländern.